Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Da glaubt man, seinen Körper in- und auswendig zu kennen und dann, dass der Körper geht fremd, scheint irgendwie ein anderer zu sein. Diese Entfremdung kann sogar so weit gehen, dass man den Körperwerten nach einen Berg erklimmt, obwohl man in einem bequemen Stuhl sitzt. Alles nur Einbildung? Anneke Meyer über Experimente am University College in London, die der Frage nachgehen, wie sich das Gehirn ein Bild vom eigenen Körper macht. Kleider machen Leute. Unter bestimmten Umständen reicht aber auch schon ein paar Schuhe. So wie die Sandalen von Ana Tajadura Jimenez. Die Wissenschaftlerin hat am University College London einen Lauschangriff auf Füße gestartet, um herauszufinden, wie der Klang unserer Schritte unser Selbstbild beeinflusst. We put microphones on the shoes of people. Wir haben Mikrofone an den Sohlen der Schuhe befestigt. Sie nehmen das Geräusch der Schritte auf und wir spielen es den Leuten über Kopfhörer vor. Dabei haben wir die Möglichkeit, zeitgleich die Tonfrequenz der Schritte zu verändern. Wenn man zum Beispiel die Frequenz absenkt, klingen die Schritte schwerer, mehr bom, bom, bom. Im Alltag beachten wir selten, wie jemand geht. Unterbewusst verraten uns Schritte aber einiges. Ein hüpfender Klang spricht für gute Laune, ein schlurfender Gang für Müdigkeit. Schwere Menschen gehen mit schweren Schritten, ein Fliegengewicht tritt dagegen hell und leicht auf. Was wir hören, gibt uns eine Vorstellung davon, wie der Mensch ist, der da geht. Das gilt auch dann, wenn wir den Menschen laufen hören, über den wir alles zu wissen glauben. Uns selbst. So viel zeigt das Experiment von Ana Tajadura Jimenez und ihren Kollegen. Durch die Manipulation der Tonfrequenz der Schritte kann in ihren Sandalen jeder eine gute Figur machen. Wir haben die Leute gefragt, wie fühlst du dich? Wenn wir die Schritte so manipuliert hatten, dass ihr Klang höher, also leichter war, gaben die Leute auch an, sich fröhlicher und leicht zu fühlen. Danach haben wir sie gebeten, einen virtuellen Körper so zu verändern, dass er ihrem eigenen Gewicht entsprach. Diejenigen, deren Schritte direkt davor leicht geklungen hatten, gaben dem Avatar einen schlankeren Körper. Dass diese Blitzdiät funktioniert, liegt daran, dass unser Gehirn nicht prinzipiell misstrauisch ist, sondern sich auf das verlässt, was die Sinne ihm mitteilen, erklärt Mel Slater, Professor an der Universität Barcelona. Das Gehirn mag keine Unsicherheit. Im Zweifel wählt es die einfachste Erklärung. Die Sinne haben recht. Das passt am besten zur tagtäglichen Erfahrung des Gehirns. Ist ein Mensch 1,68 groß und wiegt 58 Kilo, erwartet das Gehirn entsprechende Schritte. Melden die Sinne ihm etwas anderes, klingen die Fußtritte etwa weniger schwer, korrigiert das Gehirn seine anscheinend falsche Annahme und führt ein Update seiner Erwartung durch. Die Wahrnehmung des eigenen Körpers wird an die vermeintlich objektive Information der Sinne angepasst. Das verändert nicht nur, wie wir uns fühlen, es kann auch handfeste physiologische Folgen haben. Etwa, wenn man glaubt zu laufen, obwohl man sitzt. Das funktioniert so. Man sitzt in einem Stuhl und trägt eine Virtual Reality Brille. Wenn man den Kopf bewegt, sieht man durch die Augen eines virtuellen Körpers, eines Avatars. Sieht man sich um, sieht man ein Feld, in dem man sich bewegt. Guckt man an sich herab, sieht man, wie die Beine des Avatars laufen. Für unsere Versuchspersonen fühlte sich das an, als liefen sie selbst. Gingen sie im Körper des Avatars einen Berg hoch, stieg ihre Herzrate und die Hautleitfähigkeit an. Die Probanden begannen quasi zu schwitzen. Und das, obwohl ihnen klar war, dass ihr wirklicher Körper bequem saß und nichts tat. Die Vorstellung davon, wie einfach es scheint, das selbst an der Nase herumzuführen und ihm einen anderen Körper zu verleihen, hat etwas Erschreckendes. Als kleiner Trost bleibt, die verschobene Selbstwahrnehmung endet, sobald der trügerische Sinneseindruck verschwindet. Kleider machen zwar Leute, aber nackt ist jeder er selbst. Lauschangriff auf die Füße, wie Sinnestäuschungen unser Selbstbild beeinflussen. Ein Beitrag von Anneke Meyer.